Ich kann es nicht mehr ab mit euch auf einer Welt zu sein. Außer der Konkurrenz am Feld, da fällt euch nichts ein. Ihr seid so asozial und nur der Stärke nicht das Ziel. Die Qual ist mir nicht egal, ich scheu heraus, was mich so quält. Ich nur Masken ganz in Weiß. Das Monster in euch sieht man nicht, doch Feuer ist auch ohne Augen heiß. Ich halte nicht mehr still, ich reiß den Masken vom Gesicht. Die Wahrheit, die ich sehe, will ich nicht.